Der Traum veranschaulicht einen Bildersturz von atomarer Sprengkraft. Was darin zum Ausdruck kommt, ähnlich wie in den Träumen und bewussten Imaginationen vieler Frauen, ist in der Tat die Wiederkehr der Göttin. Die Rehabilitation von Lilith vollzieht sich im tiefen Bewusstsein von Frauen, auch wenn ihr Name nicht fällt oder die betreffende Frau keine Kenntnis des alten Mythos hat. Der Archetyp der großen Göttin steht im Begriff, die patriarchalen Entstellungen abzuschütteln und das wirkliche Urbild sichtbar zu machen, als schöpferische, weibliche Potenz, als Daseinsmacht, die andere Frauen wie Männer zu ihrem wahren Dasein befreit, als Liebe, die nicht vereinnahmt, die nicht in einem abstrakten Gottesbegriff ihren Sitz hat, sondern im Inneren strömt wie eine Quelle des Lebens. Die Sprache der Göttinnenmacht ist noch zu lernen, aber den Ariadne-Faden zu ihrer verschütteten Wirklichkeit halten Frauen heute in der Hand. In der Soiree brachten wir Lilith, der Aufstand eines Mythos, die Autorin Susanne Schaub. Unter der Leitung von Harald Körner sprachen Marianne Lochert, Marianne Moser, Hans-Peter Bögel und Charles Wirz. Ton und Technik Frank Wild und Anne Anderer, Redaktion Gerhard Adler.